Soundcheck. Willkommen in der zweiten Stunde im Soundcheck. Es geht immer noch um neue deutschsprachige Pop- und Rockmusik. Am Mikrofon, ich wollte schon fast sagen, am Telefon ist Thomas Elbern. Weiter geht's mit Tokotronic. Digital ist besser, nennt sich ihre CD und dieses Stück drüben auf dem Hügel von der Hamburger Formation Tokotronic. Weiter mit einer ostdeutschen Formation, sie nennt sich Subway to Sally und sie haben es so mit den alten mittelalterlichen Bildern in ihren Songs. Der folgende Song nennt sich Krähenfraß. Thank you. beißen auf die Heldenbrust. Der Tod ist stets der Krähenlust. Die blanken Knochen werden rein, noch lange uns erhalten sein. Und in den Leuten aus dem Dreck, von der Soldaten Sinn und Zweck. Und in den Leuten aus dem Dreck, von der Soldaten Sinn und Zweck. Subway to Sally mit dem Stück Krähenfass. Weiter jetzt mit alten deutschen Volksliedern, aber in einer doch etwas neuen Version. Hier sind die Original-Buam mit Im Frühdorf zu Berge. Die Original-Buam mit der Mosch-Version von Im Frühtau zu Berge. Die Original-Buam sind ja hier aus dem Kölner Umfeld. Hier in der Nähe von Köln ist Leverkusen zu finden und wiederum ein Stadtteil von Leverkusen nennt sich Schlebusch. Und das nächste Lied hat viel mit Schlebusch zu tun. Das heißt nämlich, eigentlich wollte ich nie nach Schlebusch. Warum, wird uns jetzt der Interpret, speziell die Band, selber erzählen. Kleines dickes Müller. Eigentlich wollte ich nie nach Schlebusch, doch jetzt sitze ich hier. Auf ihrer neuen Futonmatratze und sie liegt neben mir. Vorhin hat sie mir gestanden, dass sie eigentlich aus Glöbusch kommt. Selbst das hat mich kaum umgeworfen, soll heißen, ich bin verliebt. Eigentlich wollte ich nie nach Schlebusch, doch jetzt in ihrer Ikea-Küche und ich schäme mich nicht dafür. Vom Fenster aus sieht man die Fußgängerzone und wie leicht der Regen fällt. Der Kaffee schmeckt so wie er soll und er kostet mich nicht mal Geld. Eigentlich wollte ich nie nach Schlebusch, doch sie hat mich dazu gebracht. Und jetzt sitzen wir eng umschlungen im Minini jeden Abend um 8. Dafür, dass sie aus Glöbusch kommt, ist sie wirklich ausgesprochen nett. Ich glaub, ich werd sie heiraten, denn sie ist auch gut im Kochen. Was ich brauch, lecker Kaffee und viel, viel Geld. Sie ist eine wunderbare Frau. das Mädchen aus Glöbusch. Sie ist eine wunderbare Frau. Hat was von Neue Deutsche Welle. Sag mir, du kommst zurück zu mir von der Formation Nur Bauer. Weiter geht's auch mit ähnlichen Klängen, die auch so ein bisschen an die Neue Deutsche Welle erinnern. Die fünf Freunde mit dem Stück Liebling, lass uns Waffen klauen. Kann man nicht kaufen, so nennt sich dieser Titel. Nicht Liebling, lass uns Waffen kaufen, aber mit Liebe hat es irgendwas zu tun gehabt. Härter geht's jetzt weiter. Die nächste Formation nennt sich 2O. Man kann nicht alles verstehen, was sie da so hintereinander rappen, aber es ist trotzdem ein sehr interessantes Soundgebilde, was sie da präsentieren. Hier sind 2O mit Bitchkicke. Die Jungs haben die gleiche Power, wie Elvis sie hatte. Dann kennt ihr auch das hier. Klänge da von 2 Ohm Bitch Kicker von ihrem aktuellen Album. Auch im Geiste verwandt, beziehungsweise mit ähnlichen Momenten arbeitet die Hamburger Formation Flugschädel. Sie haben auch jede Menge Samples in ihrer Musik. Samples, so kleine deutsche Sprachfetzen aus irgendwelchen Sendungen zusammengeschnipselt. Da geht es auf jeden Fall um höchst delikate Themen. Am besten hören wir mal selber rein. Flugschädel mit Ösophagus Faritzen. Zu beeilen. Tagesvertizen. Oligodendrücklichung. Explantektomie. Knochenmarkbiopsie. An der Leberpfortenstauung, dann als Hose aus. Ganz zu schweigen von den deutlichen Anzeichen für Ösophagusverdienst. An der Laborergebnis geweisen auf eine hereditäre Sterozytose.

Reim mich oder ich beiß dich, Lyrik von Andreas Doro mit dem Stück Das ist das wirkliche Leben von seiner CD Andreas Doro 2000. Weiter geht's mit einer Formation, die sich eher den düsteren Klängen verschrieben hat, aber auch gleichzeitig den sehr elektronischen Klängen, ohne damit so sehr aufdringlich zu sein. Die Rede ist von Das Ich und das Stück heißt auch passenderweise Im Ich. Zertrümmern und weg. Das war ein Slime aus Hamburg mit Brüllen, Zertrümmern und weg und nicht wie angekündigt im Ich von Das Ich. Was aber jetzt kommt, hier ist definitiv Das Ich. We'll be right back. Hirne, die sich selber recht genannt. Aus dem Fenster stiert ein Schädel, der den weißen Sturm zählt. Tiefster Seele steigen Klagen, weil die Herrschaft uns verdreht. An kahlen Felsenströmen sitzt er, die von Tieren ausgepresst. Fleischkolonnen stehen Schlange vor den Toren. Fiedahnen aus den Mäulern kreischen Stimmen, die mit Hass sind auffüllt. Von solchen Adern tropfen Gifte, tränken unsere neue Bibel. Satte Hände schufen Nerven, das ich in mich ist angesammelt. Ich reise einsam mit dieser oberflächlichen Welt. Und das sei ein Glück, wo von dem ich zehre bis zum Tod. Ich reise einsam mit dieser oberflächlichen Welt. Ich wollte nur sagen, es ist wirklich alles in Ordnung. Kein Grund zur Besorgnis, dieser Laden ist ein Haufen Mist. Und ich kaum zu kündigen. Beim Betriebsfest neulich gab es Bockwurst und Bier mit rassistischen Witzen. Sie hielten uns eine kleine Rede, um uns besser zu motivieren. Das hat bei mir nicht funktioniert. Und ich kaum zu kündigen. Ihre Firma hier gefällt mir nicht, sie verkaufen Schrott mit Profit, lieben Kollegen machen mit. Und jeder von denen wäre gerne des Unternehmers bester Freund. Ich kaum zu kündigen. Natürlich bin ich leicht ersetzbar, sie finden sofort einen anderen. Tausende von jungen Leuten wären dankbar für meine Stelle, aber ich bin es nicht und ich komm zu kündigen. Vielleicht habe ich keine Zukunft, vielleicht reicht es nicht, nein zu sagen, doch bei ihrem Anblick fällt mir nichts anderes ein als nein. Können Sie mir verzeihen? Können Sie mir das verzeihen? Okay. Das war Bernd Begemann, ich komme zur Kündigung. Das letzte Stück kommt von Naked Navy und nennt sich Schrei der Gehetzten. Das war's auch. Neue deutsche Volksmusik, kann man schon fast sagen. Rock- und Popmusik. Hier im Soundcheck am Mikrofon war Thomas Elbern und bis zu den Nachrichten, wie gesagt, auch Naked Navy. Und ich sage jetzt schon mal Tschüss.